السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Beginnen mit dem Namen Allahs, Gnadenvollen des Gnädigen, und Allahs Segen und Herzschatz und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir aus ihr mit vermehrtem Wissen und gestärktem Iman vergeben herausgehen. Wir haben beim letzten Mal die Thematiken über die verschiedenen Riba-Regeln im Islam zu Ende gebracht, und heute wollen wir uns inshallah mit einem weiteren Kapitel aus dem Buyur, aus den Kaufgeschäften, beschäftigen. Und zwar das Thema, auf Arabisch heißt es Al-Usul wa-Thimar, auf Deutsch übersetzt Grundbesitz und Erträge. Es geht um Grundbesitz und Erträge. Usul auf Arabisch ist der Plural von Asl. Asl hat verschiedene Bedeutungen. In diesem Zusammenhang geht es um den Grundbesitz, aber auch allgemein um ein Objekt. Also wir wissen, dass ein Objekt manchmal mit verschiedenen Merkmalen gekennzeichnet ist, aber es gibt meistens eine Sache am Objekt, die entscheidend ist, und das ist der Asl. Und dann gibt es andere nebensächliche Erscheinungen an einem Objekt, die wir gleich sehen werden, die sind eben nicht der Asl, sondern sind auf Arabisch ein Zweig des Asl, nämlich Fara'. Und die große Frage ist, wenn man einen Kaufvertrag abschließt, da stellt sich öfter die Frage, was meinte der Verkäufer, als er sagte, ich verkaufe dir mein Auto. Hat er dann genau das Gleiche verstanden, was auch der, also versteht der Käufer das Gleiche wie der Verkäufer? Oder kann es nachher zu Meinungsverschiedenheiten kommen? Und natürlich kann es kommen, denn ihr stellt euch vor, in einem Auto ist zum Beispiel eine Klimaanlage integriert. Und diese Klimaanlage, das Auto funktioniert auch ohne die Klimaanlage. Das heißt, wenn er sagt, ich kaufe dieses Auto, ist da die Klimaanlage inbegriffen oder nicht? Okay, wie sieht es aus mit dem Teppichableger? Wie sieht es aus mit anderen Dingen, die sich in diesem Wagen befinden? Und das ist eben immer die Frage, Al-Asl wäre dann das Auto, und alles andere, was nicht zum ursprünglichen Auto dazukommt, muss geklärt werden, gesetzlich, bevor man den Kaufvertrag abschließt, ob es dazu gehört oder eben nicht dazu gehört. Und ähnlich dazu sind die Erträge, auf Arabisch Thamar, Plural davon ist Thimar. Stellt euch vor, jemand kauft eine Pflanze, und diese Pflanze trägt Früchte, wie eine Erdbeerpflanze. Dann ist eben die Frage, die Früchte durchlaufen verschiedene Stadien. Also erstmal ist die Pflanze gar nicht bestäubt, dann ist sie bestäubt, dann trägt sie unreife Früchte, dann werden sie irgendwann mal reif. Das sind so verschiedene Stadien, und die Frage ist, in diesen gesamten Stadien, wer ist der Eigentümer der Frucht, wenn die Pflanze verkauft wird. Ja, und das sozusagen ist auch hier die Pflanze der Asl, und die Frucht, die sie trägt, ist der Zweig dieses Asl. Ja, ist der Zweig. Ein Asl heißt übrigens auch Stamm im Arabischen. Asl heißt Stamm, Asl heißt Grundbesitz, Asl heißt Original, Asl heißt Ursprung. Ja, das passt vielleicht am ehesten, dass man vom Ursprung spricht. Und das ist eigentlich, was wir in diesem Kapitel besprechen wollen. Und wir wollen da uns einige Beispiele anschauen, weil es geht darum, dass wir uns trainieren, um zu verstehen, was Asl ist und was kein Asl ist beim Kaufvertrag. Und sicherlich ist das ein Thema, das viel Ijtihad auch zulässt, gerade in der heutigen Zeit. Früher hat man gesprochen zum Beispiel von Immobilien und Mobilien, okay? Und heutzutage gibt es dann auch Häuser, die mobil sind. Ja? Insofern braucht man wieder dafür Regeln, aber die sind eben aufgebaut auf das, was früher schon gewesen ist. Da wird nichts Neues kommen, aber man muss eben lernen, das zu übertragen von einem alten Beispiel auf einem neuen Beispiel. Schauen wir uns ein Beispiel an. Jemand kauft sich ein Grundstück, und auf diesem Grundstück ist ein Garten, und dann verkauft er dieses Grundstück, und nachher kommt es zum Streit, weil der Verkäufer sagt, ich habe dir nur das Grundstück verkauft, ich habe dir den Garten verkauft, das heißt, die Bäume und die Pflanzen sich auch befinden, nicht aber die Früchte, die an den Bäumen hingen. Das ist ja mein, sagt er, das ist meine Leistung, das ist aus meiner Leistung entstanden, mit Allahs Willen, und deswegen möchte ich die Ernte. Und der Käufer sagt, nein, ich habe den Garten als Ganzes gekauft. Und seht ihr, und hier kommt es schon zu einem großen Konflikt, also der nicht unerheblich ist. Und die Frage ist eben, wem was gehört. Grundlage für dieses Kapitel ist für uns ein Hadith, den wir schon kennengelernt haben. Und zwar ein Hadith von Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma. Und zwar, in diesem Hadith sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wer Palmen verkauft, die bereits bestäubt worden sind, so gehören die Früchte dem Verkäufer. Es sei denn, der Käufer stellt sie als zusätzliche Bedingung. Ja? Das ist die Grundlage dieses Hadithes. Noch einmal, wer bereits bestäubte Palmen verkauft, so gehören dessen Früchte dem Verkäufer. Es sei denn, der Käufer stellt sie als zusätzliche Bedingung. Insofern hat der Prophet ﷺ das klar gemacht, wie es grundsätzlich der Fall ist. Und natürlich kann man auch anderweitig miteinander Sachen ausmachen. Man kann auch ausmachen, dass die Früchte dem Käufer gehören. Aber sollte nichts dergleichen erwähnt worden sein im Kaufvertrag, dann gehören sie grundsätzlich dem Verkäufer. So, jetzt gibt es klare Beispiele, weil der Prophet ﷺ darauf hingewiesen hat. Dann gibt es Beispiele, wo wir den Qiyas anwenden und so zu einem Urteil kommen. Und es gibt natürlich dann Beispiele, die umstritten sind, die man so und so sehen kann. Aber letztendlich wichtig ist es für eine Gesellschaft, dass sie klare Verhältnisse hat. Denn wenn es klare Verhältnisse gibt, dann können sie auch dementsprechend handeln, wenn es zu einem Konflikt kommt. Und das kann auch dann tatsächlich sich unterscheiden von Land zu Land. Ja, wir denken mal im Islam an die verschiedenen Rechtsschulen, die es gibt. Kann sein, dass in einem Land eine Rechtsschule, sage ich mal, am meisten verbreitet ist oder dass die Gerichtsbarkeit sich daran orientiert, in einem anderen Land an einer anderen. Und da kann es auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Okay, wir sehen an diesem Beispiel, das der Prophet a.s. schon erwähnt hat im Hadith. Wir haben einmal den Asl. Der Asl in diesem Fall ist eindeutig der Garten bzw. das Grundstück. Ja? Und die Thamara, der Ertrag, das sind die Früchte, die sich aus diesen Früchten, aus diesen Bäumen oder Pflanzen ergeben. Ja, und in diesem Beispiel war es klar. Und jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel mit dem Auto nachher anschauen, da stellt sich auch wieder die Frage, was ist Asl, was gehört eindeutig dazu und was ist die Thamara oder was ist, Thamara ist die Frucht, ja, der Ertrag oder wie heißt es, Nebensächlichkeit oder zweitrangig in diesem Kaufvertrag, wie man es auch nennen mag. Wir nennen es im Arabischen Asl und Fara oder eben Thamara. Ja, die Frage ist, wieso haben die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, zumindest manche, dieses Kapitel im Anschluss an das Kapitel über Riba erwähnt? Der Zusammenhang besteht darin, dass beim Riba geht es ja wohl meistens oder oft um den Fadl Riba, bei dem jemand mehr bekommt, als ihm eigentlich zusteht, weil Fadl ist ja das Zusätzliche, also Ziyada auf Arabisch. Und genauso hier in diesem Fall, wenn jemand etwas verkauft und dann mehr nimmt, als ihm zusteht, wie in diesem Beispiel, er würde einfach die Früchte nehmen, obwohl sie eigentlich dem Verkäufer gehören, dann würde er auch mehr nehmen, als ihm zusteht. Und darin besteht der Zusammenhang zwischen diesen beiden Kapiteln. Ja, und das, was eben die Verhältnisse klar macht, ja, wir haben einmal die Gesetzgebung. Der Gesetzgeber sagt manchmal eindeutig, das ist Asl und das ist Fara. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit, Klarheit zu schaffen, indem man Bedingungen stellt, indem man ganz klar sagt, ich kaufe das Auto und stelle als Bedingung, dass ich auch die Winterreifen dazu bekomme und nicht nur die angebrachten Sommerreifen. Dann gibt es eine dritte Sache, die im Hintergrund quasi abläuft, und das ist Al-Urf. Al-Urf ist eben das, wie es gang und gäbe ist in einer Gesellschaft. Okay? Das, wie es gang und gäbe ist in einer Gesellschaft. Das heißt, es gibt manchmal, sagen wir mal, ungeschriebene Gesetze. Ja, die Leute handeln danach, und das ist auch eine Quelle für den Richter, um zu urteilen, wie etwas grundsätzlich gehandhabt wird in einer Gesellschaft. Und wenn es eben dann keine klare Gesetzgebung gibt oder wenn es keine Bedingungen gibt, die jemand im Vertrag ausdrücklich erwähnt hat, dann schaut man eben, wie es normalerweise gehandhabt wird. Ja? Also ich sage mal ein Beispiel, wenn man in einem heißen Land ein Auto kauft, okay, und nachher stellt sich heraus, da war keine Klimaanlage eingebaut, dann würde jeder sagen, das ist nicht in Ordnung und das gehört zum Auto dazu. Aber wenn man das gleich in einem Land verlangt, wo es grundsätzlich eher eine Heizung gebraucht wird als eine kühlende Klimaanlage, dann wäre das eher etwas Zusätzliches, etwas vielleicht Luxuriöses, was man vielleicht einen Monat im Jahr braucht. Insofern ist diese, und das kann sich natürlich auch ändern von Zeit zu Zeit, ja. Aber entscheidend ist, diese Sache gibt es, den Urf, den gibt es. Und das sind drei Angelegenheiten, wie solche Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg geräumt werden können. Und je genauer man natürlich in einem Vertrag etwas erwähnt, desto klarer und einfacher, desto deutlicher ist es. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn sie, das heißt der Käufer und der Verkäufer, فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَا, das heißt, wenn sie beide ehrlich gewesen sind und alles klar und deutlich gemacht haben, بَيِّنَا, ja, kommt von Bayan, Bayan ist die Deutlichkeit, und auch Al-Bayyina ist der deutliche Beweis, ja, فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, das heißt, dann wird Allah auch ihren Handel segnen. Und im Gegensatz dazu, وَإِنْ كَذَبَا, wenn sie beide gelogen haben, وَكَتَمَا, und geheim gehalten haben, مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا, dann wird Allah den Segen ihres Handels dahin schwinden lassen. Und das hier sehen wir, gerade wenn Leute Kaufverträge abschließen, und natürlich die Leute sind, also manche Leute sind spezialisiert in bestimmten Arten von Kaufverträgen, und dann wissen sie genau, was für Tricks es gibt, was für, wie man Leute, sage ich mal, reinlegt, Gott bewahre, wie man Sachen verheimlicht. Stellt euch mal vor, jemand kauft ein Haus. Wie willst du denn bis ins kleinste Detail als Käufer, ein normaler, durchschnittlicher Mensch bist, wissen, ob das Haus wirklich genau den gleichen Wert hat wie, und in diesem Fall kann es schnell passieren, dass Sachen geheim gehalten werden. Sachen, die nicht offensichtlich sind, zum Beispiel wie das Rohrsystem, der Zustand der Rohre ist in dem Gebäude, wie es unter den Kacheln aussieht und so weiter und so fort. Es gibt Dinge, die schwer zu erforschen sind. Natürlich, auf der anderen Seite, der Käufer hat ja alle Möglichkeiten der Welt, sich zu informieren, und kann auch Experten heranziehen, aber in der Regel schöpft man nicht alle Sachen aus, weil man doch davon ausgeht, dass man meistens nicht übers Ohr gehauen wird. Aber trotzdem kommt es natürlich vor. Der erste Fall, den wir uns in Bezug auf Asr und Thimar anschauen wollen, ist in Bezug auf Gebäude, ja, in Bezug auf Immobilien. Und zwar haben wir das Grundstück, dann haben wir auch den Boden unterhalb und wir haben den Raum oberhalb. Und die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, sagen, zumindest die allermeisten von ihnen, rahimahullah ta'ala, und wir sagen die allermeisten, das ist immer so ein Ausdruck, dass wir sagen, das heißt, es gibt eigentlich fast keinen, der was anderes gesagt hat. Aber es gibt ein paar, die was anderes gesagt haben. Es ist halt kein Ijma', aber es ist fast wie ein Ijma'. Ja, also es sind meistens dann die vier Rechtsschulen und darüber hinaus noch andere, viele Gelehrte. Aber es gibt eben ein, zwei, die gegen den Strom geschoben sind. Und zwar, wenn man ein Haus kauft, dann gehört eben ein Haus ist jetzt eine Immobilie, ja, dann gehört eben das Grundstück dazu, der Boden unterhalb und auch der Luftraum oberhalb. Ja. Das ist grundsätzlich der Fall, und das ist entnommen aus einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte, sinngemäß direkt auf Deutsch, wer ein Stück Land zu Unrecht nimmt, dem wird es siebenfach um den Hals geschlungen. Wer ein Stück Land zu Unrecht nimmt, dem wird es siebenfach um den Hals geschlungen. Das ist, obwohl er hat eigentlich nur in Bezug auf ein Stück Land, das aber auf der Oberfläche ist, Unrecht getan. Ja? Aber trotzdem wird er um ein Mehrfaches an Erdschichten bestraft, auch was unterhalb dieses Bodens liegt, auf den er blicken kann. Ja? Und das ist auch dieser Hadith bedeutet, wenn wir ihn jetzt konsequent anwenden, zum Beispiel, wenn ein Tunnel gegraben werden sollte unter diesem Haus, dann müsste man ihn um Erlaubnis bitten. Wenn über das Haus geflogen werden sollte, müsste man ihn um Erlaubnis bitten. Das bedeutet auch für den I'tikaf, wenn wir eine Moschee, eine Waqf-Moschee haben und diese jemand macht den I'tikaf, zieht sich also die Moschee zurück, um Allah Azza wa Jalla zu gedenken, und geht in den Keller, dann befindet er sich immer noch in der Moschee. Oder er geht auf das Dach der Moschee, dann befindet er sich immer noch in der Moschee. Im Gegensatz dazu, wenn er aus der Tür hinausgehen würde und das Gebäude der Moschee verlassen würde oder das Grundstück ganz verlassen würde, dann wäre er auf jeden Fall schon außerhalb der Moschee. Ja, oder das hat auch Einfluss, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich schwöre bei Allah, ich werde diese Moschee nicht verlassen. Ja? Und dann geht er eben aufs Dach, dann ist eben sein Schwur nicht gebrochen. Ja? Das alles bedeutet das, wenn wir das Gleiche auch, wenn wir Handel treiben wollen. Wir wissen, wir dürfen nicht in der Moschee kaufen und verkaufen. Warum? Weil die Moscheen sind nicht dafür gebaut worden. Und die Moscheen sind dafür gebaut worden, Allah zu gedenken. So, und jetzt stellt mal vor, jemand sagt, damit ich eben nicht in der Moschee in diesen vier Wänden sozusagen das mache, gehe ich einfach aufs Dach und treibe dort einen Handel, bleibe im I'tikaf, bin aber draußen. Das geht nicht. Entweder du bist drin oder du bist draußen. Entweder der I'tikaf ist richtig und dann darfst du keinen Handel treiben, oder der I'tikaf ist ungültig und du darfst deinen Handel treiben. Ja, das sind alles Sachen, wenn man... Dann gibt es jetzt wollen wir versuchen, ein bisschen ein paar Beispiele zu erwähnen, um einfach uns zu trainieren, was dazu gehört und was nicht dazu gehört zu dem Asl. Stellt euch mal vor, jemand kauft ein Grundstück und ein Grundstück, also ich meine jetzt ein Haus mit einem Grundstück zusammen, und nachher sagt der Verkäufer, hier bitte schön diesen Schlüssel, und dann siehst du ihn, wie er den Zaun abbaut und mit dem Zaun mit. Und sagt dir, ich habe den Zaun habe ich hier nicht verkauft, ich habe dir nur das Grundstück mit dem Gebäude verkauft. Okay? Da würde, glaube ich, jeder sagen, dass der Zaun ziemlich dazugehört zu diesem Grundstück. Zumal auch, was stark darauf hinweist, dass er auch fest montiert ist. Ja, das ist auch einmal ein Hinweis darauf, dass etwas zu einer Sache dazugehört. Wenn wir einer sagt zum Beispiel, ich habe dir das Haus verkauft, aber nicht die Leiter, die zum zweiten Stock führt, also ist vielleicht so eine angebrachte Leiter. Ja? Dann sagen die Gelehrten, es kommt darauf an, ist das eine Leiter, die fest montiert ist, und da hat sie dann nach dem Kauf abgeschraubt und will sie mitnehmen, oder ist es eine Leiter, die einfach nur gelegt hat, ja? Hingelegt hat, ihr wisst, was ich meine, eine ganz normale, stinknormale Leiter, die man einfach auf ein Brett drauflegt und dann hochsteigt. Ja? Da wird man sagen, diese Leiter, wie der Eimer auch, den kann er mitnehmen. Den muss er nicht da. Oder zum Beispiel, es gibt in manchen Ländern, wegen der Wasserversorgung, benutzen sie Wasserkanister, also riesige Wasserkanister. Ja? Und diese Wasserkanister sind, oder in Deutschland, Öl, Kanister, wie die heißt. Aber die werden dann unter dem Boden, im Boden angebracht. Du siehst ja gar nicht. Du machst den Deckel auf und da wird das Heizöl eingeführt. Da würde jeder sagen, das gehört zum Haus dazu und zum Grundstück dazu. Und so weiter und so fort. Hier sehen wir also, es gibt Sachen, die sind eindeutig und die gehören dazu. Und es gibt Sachen, die eindeutig auch nicht dazu gehören. Und es gibt Sachen, die mehrdeutig sind, und die Mehrdeutigkeit wird gelöst durch eine dieser drei Angelegenheiten, die ich vorhin erwähnt habe, durch eine klare Gesetzgebung, ja, die aufgebaut ist auf eben den Textbeweisen oder durch eine klare Bedingung oder durch eben das, was in einer Gesellschaft gang und gäbe ist. Ihr habt gesehen, vielleicht auch manchmal in Al-Masjid al-Haram, wenn die Leute den Tawaf vollziehen, dann vollziehen sie den Tawaf, manche auf dem Boden und manche in der zweiten Etage, manche in der dritten Etage, okay? Und teilweise wird auch zu Zeiten der Renovierung ein Gerüst angelegt, bei dem Leute dann ebenfalls um das Haus kreisen und sie sind dann weit über dem Haus, okay? Aber trotzdem gilt es, als wären sie auf dem Boden. Ja. Und diese Angelegenheit spielt also eine sehr große Rolle, dass die Relation, die entscheidende Relation ist, wo befinde ich mich, wenn ich nach unten schaue auf dem Boden. Deswegen auch im Flugzeug zum Beispiel, du fliegst im Flugzeug und die Frage ist, wann ist die Gebetszeit eingetroffen? Wenn du aber auf dem Boden wärst, wäre die Sonne schon unten. Aber im Himmel ist die Sonne nicht unten. Was ist was ist entscheidend, wenn du auf dem Boden bist, ja? Nicht wenn du oben auf dem Himmel bist. Was gehört alles zu einem Haus dazu? Ich denke, jeder würde sagen, die eingearbeiteten und festmontierten Türen und also was heißt festmontiert, also die eingearbeiteten Türen, die eingearbeiteten Fenster, da hat der Verkäufer nicht das Recht nachher, die dann alle doch wieder mitzunehmen. Grundsätzlich gilt, dass alles, was lose ist, der Verkäufer mitnehmen darf. Wie ich gesagt habe, eine Schaufel, ein Eimer, eine Klobürste, was auch immer, die Sachen, die keiner mitnehmen. Und ein einfaches Beispiel bei Türen, die Tür, die eingehakt ist, die darf er nicht mitnehmen. Okay? Aber wenn er in seinem Speicher mehrere Türen hintereinander gelagert hat, dann kann er die ruhig mitnehmen, weil die haben mit dem Haus ja nichts zu tun. Die sind ja die entscheidenden Türen sind die Türen, die an den Stellen montiert sind, wo sie sind. Ne? طيب. Was umgekehrt auch nicht dazu gehört zum Haus, wären Beispiele wie zum Beispiel eine Truhe. Ja? Also früher gab es keine Bank, wo man sein Geld hingebracht hat, um sein Geld aufzubewahren, sondern man hat sein Vermögen irgendwo vergraben, dass keiner gewusst hat, wo es ist. Und sollte man verkaufen und als Käufer dann das entdecken, dann gehört das nicht einem nicht, sondern es gehört demjenigen, der es vergraben hat. Anders, das hat nichts zu tun mit den sogenannten Rikas. Rikas ist diese Schatztruhen, die man aus der Zeit der Jahiliyyah irgendwo auffindet. Das ist eine andere Sache. Aber hier ist ganz klar, das gehört dem Verkäufer. Dann habe ich nicht kann ich nicht nachher sagen, ich habe das Haus gekauft mit dem Boden und diese Truhe habe ich da hingefunden, also gehört sie mir. Nein, sie gehört demjenigen, der sie dort vergraben hat. Ja, Seil, gesagt Eimer, alte Türschlösser, die man irgendwo hingelegt hat, die nicht in Türen integriert sind, all das gehört. Die Teppiche gehören ebenfalls. Teppiche, das wisst ihr, es gibt Teppiche, ich rede jetzt von den losen Teppichen, die vielleicht zusammengerollt irgendwo in der Ecke liegen oder die einfach zum Laufen ausgebreitet sind. All das gehört, das muss man wissen, denn wenn man ein Objekt sich anschaut, dann sieht das eingerichtet schön aus. Und dann, wenn man es dann aber tatsächlich dann bei der Übergabe sieht, ist es ziemlich kahl, weil eben der Verkäufer das mitnimmt, was ihm auch gehört. Dann sagen die Gelehrten auch grundsätzlich, wenn man zum Beispiel ein Haus kauft, dann gehört ein Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner, Telefon, diese Sachen gehören dem Verkäufer, gehören nicht dem Käufer. Ja. Es sei denn, der Käufer sagt, ich nehme das Haus unter der Bedingung, dass ich die Küche auch haben möchte. Ja. Und ich denke, das ist in Deutschland auch so ähnlich, dass die Küche extra betrachtet wird. Also entweder man nimmt sie mit oder man nimmt sie nicht mit. Stromkabel in der Wand, ich glaube, da würde jeder sagen, das gehört zum Haus dazu, weil das macht ja das Haus essentiell aus, die Wand, was da drin verarbeitet ist. طيب. Weiteres Beispiel sind die Pflanzen eines Grundstückes, die wir vorhin als Einstieg erwähnt haben. in Bezug auf den Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhum. Ja, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Wir haben gesehen, der Hadith macht auch offensichtlich ein paar Fallunterscheidungen. Wir stellen uns vor, jemand kauft jetzt ein Feld und auf diesem Feld sind Bäume gepflanzt und auf dem ist auch etwas vielleicht auch errichtet, ein Gartenhaus oder was auch immer. So, sollte der Verkäufer etwas gepflanzt haben, das einmalig geerntet wird, also einmal geerntet, und dann muss man neu säen. Ja, im Gegensatz gibt Bäume, die geben jedes Jahr wieder neue Früchte. Ja. Also hat er was geerntet und das ist einmalig, er hat was gepflanzt und es wird einmalig geerntet, wie zum Beispiel Weizen oder Gerste. So gehört dies dem Verkäufer. Und es gehört auch dann zu seinem Recht, vom Käufer zu verlangen, dass er die Pflanzen wachsen lassen soll. Es könnte ja sein, dass er sagt, ich habe jetzt das Grundstück gekauft und jetzt möchte ich die Pflanzen alle abreißen und darauf errichten, was ich will. Da kann der Verkäufer sagen, Moment, diese Art Pflanzen, die musst du mir überlassen, bis ich sie geerntet habe und danach kannst du auf deinem Grundstück machen. Will der Käufer es anders haben, dann muss er eben das erwähnen. Muss er eben das bei Vertrag sagen, ja. Und deswegen ist auch, denke ich mal, normal, dass man solche Sachen dann nicht bei größeren Angelegenheiten macht er nicht einen Käufer und Verkäufer sowas einfach unter sich aus und dann die gehen dann zu einem Notar und der liest ihnen das mal noch ausführlich vor, wie das gehandhabt wird, damit auch jeder genau weiß, was da seine Rechte sind. Da kann man immer noch seinen Einspruch erheben. Aber der Verkäufer hat dann die Pflicht, sich selbst zu kümmern um die Bewässerung und um die Ernte, aber der Käufer muss ihm das auch gewähren. Er muss ihm auch die Möglichkeit geben, das zu machen. Das alles ist aufgebaut auf dem Hadith, den wir vorhin gesehen haben, von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer bereits bestäubte Palmen verkauft, so gehören dessen Früchte dem Verkäufer, es sei denn, der Käufer stellt sie als zusätzliche Bedingung. Da sehen wir, was der Prophet ﷺ grundsätzlich geurteilt hat, aber in Bezug auf Palmen. Und Palmen sind ja Pflanzen oder Bäume, die nicht nur einmalig geerntet werden, sondern immer wieder Früchte tragen, direkt, richtig? Also das ist eine Sache, die Gelehrten mit berücksichtigt haben, als sie diesen Hadith erläutert und interpretiert haben. Ja, aus diesem Hadith nehmen wir, wenn es eben nicht so ist, dass die Tauben bestäubt worden sind, weil wenn sie bestäubt werden, dann erschafft Allah subhanahu wa ta'ala auch die Früchte darin. Und das ist ja noch während es dem Verkäufer gehört. Deswegen sagen Gelehrte, grundsätzlich gehört es dem Verkäufer. Okay? Aber aus dem Hadith entnehmen wir umgekehrt Schlussfolgerung und sagen, wenn sie noch nicht bestäubt wurden zum Zeitpunkt des Vertrages, dann heißt es ja, dass die Früchte erschaffen worden sind, nachdem der Garten verkauft worden ist. Und dann gehört es auch dem Käufer. Also denke ich, es ist eine eindeutige Sache. Das eine gehört eben zur Leistung des Ersten, im zweiten Fall gehört es zur Leistung des Zweiten. Okay. Handelt es sich hingegen um Erträge, die mehrmals geerntet werden, weil man mehrmals pflückt oder schert, so gehört der Ertrag dem Käufer, wenn diese beim Vertrag schon sichtbar waren. Diese Früchte schon beim Vertrag sichtbar waren. Sollten sie noch nicht sichtbar gewesen sein, dann ist eben umgekehrt der Fall. Beispiel dafür sagen sie Klee oder Trauben, Datteln, Tomaten, Lauch. Alles eben Sachen, die mehrmals geerntet und gepflückt werden. Und diese Sachen unterscheiden sich natürlich von Pflanzenart zu Pflanzenart. Deswegen ist die Aufgabe des Gelehrten, dass er, bevor er urteilt in Bezug auf so einen Streitfall, dass er sich erst einmal kurz schließt mit den Leuten, die sich in diesem Thema auskennen. Wie sieht es aus mit den Früchten von Pflanzen. Das erste waren die Pflanzen eines Grundstückes. Okay. Wie sieht es aus mit den Früchten eines Früchten von Pflanzen hinsichtlich der Reifestadien? Hinsichtlich der Reifestadien. Denn grundsätzlich gilt, und das ist jetzt in diesem Zusammenhang deswegen wichtig, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns verboten hat, Früchte zu verkaufen, noch bevor sie Reifezeichen haben. Okay? Und das ist jetzt in diesem Zusammenhang wichtig, weil wir reden ja gerade vom Verkauf von Asl und Thamar. Die Frage ist, wann darf ich denn diese Thamar, diesen Ertrag, diese Frucht überhaupt verkaufen? Und da haben wir einen Hadith ebenfalls von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verbot, Früchte zu verkaufen, bis sie reif werden. Er verbot dies sowohl dem Verkäufer als auch dem Käufer. Die Gelehrten haben natürlich gesagt, was mag denn der Grund sein, warum der Prophet alaihi salatu wasalam das gemacht hat. Und wie wir gleich in anderen Überlieferungen inshallah noch sehen werden, ist die Weisheit dahinter wohl diejenige, dass wenn Früchte anfangen reif zu werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Nachhinein verderben, sehr gering ist. Ja. Und ihr seht, die Regeln, die Gesetze sind immer aufgebaut auf dem, was meistens der Fall ist. Okay. Wenn also die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass eine Frucht noch verdirbt, weil sie noch keine Anzeichen von Reife hat, dann ist es verboten. Warum? Weil dann führt es sehr oft zu Unklarheiten, beziehungsweise führt es dazu, dass der eine bezahlt hat und dann nicht sein Geld bekommt oder eine Frucht gegeben hat und die war eigentlich wertlos. Und diese Streitigkeiten werden vermieden. Und alles, was zu Streit führt, alles, was zu Verbotenem führt, und das Verbot in diesem Fall ist, das Verzehren des Vermögens deines Mitmenschen oder deines Glaubensbruders zu Unrecht. Ja, wie der Prophet sagte in einer Überlieferung, wie heißt es, aus welchem Grund verzehrst du dann das Vermögen deines Bruders? Die Reifezeichen, die sind unterschiedlich, unterscheiden sich natürlich von Fruchtart zu Fruchtart. Abdullah ibn Umar berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verbot, Palmenfrüchte zu verkaufen, bis sie zu blühen beginnen. Gemeint ist natürlich die Pflanze davon. Ja. Und ebenso verbot er, Ähren zu verkaufen, bis sie beginnen, weiß zu werden. Und man war, bis sie beginnen, weiß zu werden und man vor einer Pflanzenseuche sicher ist. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Weil, Beispiel, es gibt Früchte, die weich beginnen und dann sich erhärten. Ja. Und dadurch sich schützen vor irgendwelchen umweltlichen Einflüssen. Und dadurch sind sie sicher vor irgendwelchen Seuchen, vor irgendwelchen Tieren und so weiter und so fort. Und deswegen kommt es eben bei jeder Pflanze auf die eigenen Reifezeichen an. Und der Prophet verbot dies sowohl dem Verkäufer als auch dem Käufer. Das hieß der Hadith in diesem Fall zu Ende. Und wie wir gesagt haben, das führt nämlich zu Streitigkeiten. Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhuma sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat verboten, Früchte zu verkaufen, bevor sie reif werden. Jemand fragte, was heißt reif werden? Er sagte, dass sie rot bzw. gelb werden und man davon essen kann. Okay? Und jetzt, wenn wir jetzt anschauen, das sind alles verschiedene Beispiele. Also was er gemeint, nicht, dass man essen kann, heißt immer, es heißt nicht, dass es Essen voraussetzt, sondern bei manchen Früchten ist das erste Anzeichen, dass sie rot wird. Bei manchen Früchten, wie zum Beispiel rote Paprika meinetwegen. Ja? Und bei manchen anderen, dass sie gelb werden, die gelben Paprika. So. Dann gibt es, Sachen, die ab dem Zeitpunkt, wenn man davon essen kann. Ja? Weil man merkt das nicht an der Farbe, man merkt das vielleicht nicht an der Weichheit oder Härte, man merkt es am Geschmack. Und so weiter. Deswegen gibt es hier Unterschiede bei Bananen zum Beispiel, sobald sie anfangen, gelb zu werden, oder nicht? Ja? So merkt man. Bei Erdbeeren, sobald sie anfangen, rot zu werden. Vorher sind sie grün, vorher sind sie weiß. Ja? Und das sind ja Stadien, könnte ja sein, dass nichts draus wird. Und deswegen darf man das in diesem Stadium noch nicht verkaufen, erst wenn sie anfangen, rot zu werden. Und wie die Gelehrten auch gesagt haben, Voraussetzung ist nicht, dass die gesamte Ernte heißt es, rot wird oder anfängt rot zu werden, sondern ein Teil davon. Warum? Weil uns geht es ja nur darum, sicher zu gehen, dass wir davon ausgehen können, dass diese Ernte auch reif wird. Das ist alles, was wir wollen. Wir wollen es ja dem Verkäufer und Käufer nicht leicht machen, sondern wir wollen Streitigkeiten vermeiden, soweit es geht. Eine andere Überlieferung von Jabir Radu'an weist darauf hin, dass es um den Geschmack bei manchen Früchten geht. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam verbot den Verkauf von Palmendatteln, bis sie genießbar sind. Ja, also haben wir also die Farbe als ein reifes Zeichen, dann haben wir den Geschmack, dann haben wir den Geruch, dann haben wir die Härte der Schale. Ja? Wenn wir zum Beispiel schauen, eine Wassermelone, die wird immer, wenn die verkauft wird, hat sie eine harte Schale. Ja? Die ist aber nicht immer hart, die ist am Anfang weich. Okay? Und da gibt es umgekehrt den Fall, dass Sachen hart sind und weich werden. Ja, bleiben wir zum Beispiel bei der Erdbeere. Ja, die ist am Anfang hart und die wird nach und nach weich. Ja. Und auch die Zwetschge und so. Ja. Das heißt also, das hängt ab, wie gesagt, von Frucht zu Frucht. Bei Datteln, die Sache ist ein bisschen noch komplizierter, als wir es jetzt einfach machen, weil bei Datteln verlaufen verschiedene Stadien. Du hast Bussar, ja, dann hast du Balach, Bussar, dann hast du Rutab und dann hast du Tamr. Ja. Wir sagen meistens Datteln Tamr, aber Tamr, das ist das letzte Stadium. Ja. Und dann gibt es aber Dattelarten, die in der ersten Phase gegessen werden und gut schmecken. Die sehen zwar unreif aus, aber wenn du so isst, die sind süß. Okay? Und das gibt es in der zweiten Phase und es gibt Datteln, die erst in der dritten Phase genießbar sind. Es gibt Datteln, die sind vielleicht in zwei Phasen genießbar, Datteln sind drei Phasen genießbar. Das alles, der Gelehrte kann das alles nur wissen, wenn er auf diesem Gebiet sich gut informiert hat oder auf diesem Gebiet gearbeitet hat. Ansonsten muss er Rücksprache halten mit dem jeweiligen Bauern. Ja, warum? Weil all das käme sonst zu Unklarheiten in den Verträgen. Unklarheiten, Rarar ist ein Grund, einen Vertrag für ungültig zu erklären. Aber hier sehen wir, nicht jede Form von Rarar führt zu Ungültigkeit. Ja, also ich kann nicht jede Form von Unklarheit beseitigen beim Vertrag. Das ist kaum denkbar. Stell dir mal vor, bei einem Haus willst du das denn machen. Ja. Aber es geht darum, dass wir überzeugt sind, dass wir Klarheit haben. Wenn wir davon ausgehen können, weil derjenige, der auf dem Gebiet von Datteln arbeitet, der weiß, wenn die anfangen, hier reif zu werden, dann ist es nur noch eine Frage von ein paar Stunden oder ein paar Tagen, dann zieht diese Reife durch den ganzen Garten. Ja, diese Regel oder die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, Früchte zu verkaufen, bis sie reif werden, bedeutet, dass ab dem Reifebeginn es erlaubt ist, diese Früchte zu verkaufen. Und das ist aufgebaut auf einer Regel, die wir gelernt haben, und zwar ma ba'da al-raya yukhalifu ma qablaha fil hukm. Das heißt, dass auf Deutsch das Urteil nach einer festgesetzten Grenze ist anders als vorher. Also diese Regel hört sich sehr banal an, aber wenn wir sie noch einmal verinnerlichen, noch einmal das Urteil, der Hukum, was war das Urteil vor dem Reifeanzeichen? Bay' haram. Okay. Was ist das Urteil nach Reifezeichen? Bay' halal. Ja. Und das bedeutet also, weil was würde sonst diese Grenze für einen Sinn machen? Was würde sonst diese Grenze des Propheten, die er gesetzt hat, bis sie reif werden, für einen Sinn machen, wenn das Urteil sich danach nicht unterscheidet wie vorher. Ja, und deswegen argumentieren die Hanafiten auch gegen die Mehrheit der Gelehrten und sagen, dass ein Mann mit seiner Frau verkehren darf, noch bevor sie den Ghusl vollzogen hat, nachdem sie ihre Menstruation gehabt hat. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte, hatta yathurn, das heißt, bis sie rein werden. Das heißt, sobald die Menstruation vorbei ist, sind sie rein. Sind sie nicht mehr der Menstruation. Also sagen sie, das Urteil nach dieser Grenze, die Allah gesetzt hat, muss sich unterscheiden mit dem Urteil. Taban, das ist die Argumentation, die Mehrheit hat noch ein paar andere Argumente parat, das ist aber nicht unser Thema, wer das wissen will, kann das nochmal den Tahara-Unterrichten anhören, aber das ist eine Regel, wenn man sie, wer es anwendet, hier sehen wir, dann hat sie Vorteile oder Konsequenzen, nicht nur in Bezug auf Datteln oder Verkauf von Datteln, von Früchten, sondern auch in Bezug auf das Thema der Tahara. Wallahu a'lam. Trauben, Feigen, da haben wir dieses Beispiel mit der Härte. Bei Trauben ist es, eindeutig der Geschmack, sie sind unglaublich sauer und klein und später werden sie, erhalten sie ihre entsprechende Farbe, aber es gibt ja rote Trauben, es gibt ja grüne Trauben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbot den Verkauf von Trauben, bis sie anfangen dunkel zu werden. Das bezieht sich auf die Datteln, auf die Trauben, die rot sind. Ja? Und ebenso den Verkauf von Korn, bis er beginnt hart zu werden. Und bei Feigen haben wir gesagt, das ist genau unterschiedlich. Also ich möchte, ja genau, und bei anderen Früchten spielt auch die Größe eine Rolle. Also bei Gurken, Karotten, Kürbissen, Melonen. Ja? Ich möchte immer bei dieser Stelle darauf hinweisen, dass diese Regelungen, die Fuqaha, rahimahullah ta'ala, erwähnt haben, doch darauf deutlich hinweist, wie umfangreich die islamische Gesetzgebung ist. Und dass diese Scharia von Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt worden ist. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala nichts hat im Leben der Menschen ohne Urteil zurückgelassen. Sondern Allahs Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns klare Vorgaben gemacht. Und als hätte er uns gesagt, das sind meine Vorgaben und alles andere eben bei allem anderen bezieht ihr euch eben auf meine Rahmenbedingungen, die ich für euch gesetzt habe. Ja, dann gibt es Erträge, die, alles was wir jetzt gerade gesagt haben an Erträgen, meistens nicht alles, vieles davon war, wächst auf Bäumen oder wächst an Pflanzen, wie zum Beispiel Tomaten oder an Bäumen eben die Kirschen. Und es gibt aber auch Erträge, die im Boden wachsen. Rettiche, Kartoffeln, Karotten und solche Sachen. Solche Früchte darf man nicht verkaufen, bis man sie aus dem Boden gezogen hat, sage ich mal, gepflückt hat oder geerntet hat, wenn es sein möchte. Warum? Weil vorher sind sie unbekannt. Ich weiß nicht, wie groß die Karotte ist, wie klein sie ist, ja, wie schwer sie ist, ob sie reif ist, ob sie nicht reif ist. All das beziehen wir auf die Regeln, die wir vorher gelernt haben. Ja, jetzt gibt es eine wichtige Sache. Wir haben ja gesagt, jetzt geht es um das Urteil, nachdem wir gelernt haben, wir dürfen Früchte erst verkaufen, wenn sie reif sind. Wir haben aber gelernt, was der Sinn des Ganzen war. Und zwar, man hat ja Angst, dass eventuell diese Frucht nicht reif wird. Okay? Also erst wenn sie reif anfangen zu werden. Also anfangen reif zu werden, darf man sie vorher nicht. Und wenn diese Angst aber nicht mehr relevant ist, wenn wir diese Angst dem Käufer oder dem Verkäufer wegnehmen können, dann sollten wir eigentlich keinen Grund haben, diesen Verkauf zu verbieten. Was heißt das? Manchmal will man diese unreife Frucht kaufen. Okay? Es gibt einen Sinn dahinter. Zum Beispiel, man will diese unreife Frucht kaufen, weil man sie bestimmten Tieren füttern möchte. Okay? Das heißt, hier ist für den Kaufvertrag nicht mehr wichtig und für den Käufer nicht mehr so entscheidend, ob hinterher die Frucht reif wird oder nicht reif wird. Deswegen haben die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, auch hier wieder die allermeisten gesagt, es ist erlaubt, unreife Früchte zu verkaufen unter der Bedingung, dass sie sofort abgemacht werden. Ja, weil dann weiß genau der Käufer, was er bekommt. Er kauft nicht etwas und es kann sein, es wird was und kann sein, es wird nichts. Ja? Sondern er kauft etwas, weil er will es in dem Zustand haben, wie er es gerade sieht. Ja? Und hier sehen wir, dass es uns letztendlich bei diesen Sachen darum geht, dass kein Streit entsteht, sondern dass Klarheit herrscht, damit Allah subhanahu wa ta'ala auch diesen Handel segnet. Ja. Der Beweis, dass es um diesen entscheidenden Punkt geht, dass niemand zu Unrecht etwas nimmt, was ihm nicht zusteht. Weil Du gibst Geld, dann sollst du auch etwas erhalten für dieses Geld. Etwas Wertvolles, Mal haben wir gesagt, erhalten für dieses Geld. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müsste ich das vorher wissen, weil dann nennt man das eine Sadaqa oder eine Spende oder ein Geschenk oder was auch immer. Ja? Aber ich möchte nicht übers Ohr gehauen werden. Wenn ich etwas gebe, möchte ich etwas haben, was in etwa diesem Wert entspricht. Anas berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Verkauf von Datteln verbot, bis sie gediehen sind. Wir sagten zu Anas, wann sind sie gediehen? Er sagte, wenn sie rot oder gelb geworden sind. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Stell dir vor, Allah verwerte die Früchte. Ara'aita in mana'a Allahu thamarata an achik. Stell dir vor, Allah verwerte diese Früchte. Wodurch erlaubst du dir dann, das Geld deines Bruders zu nehmen? Fabima tastahillu akhda malihi. Ja, und das Wort im Arabischen tastahill bedeutet nämlich für halal erklären. Ja, das heißt, wodurch erlaubst du dir, das Vermögen deines Bruders zu nehmen, wo doch grundsätzlich, der Prophet hat ja alayhi salatu wassalam in der Abschiedspilgerfahrt ganz klar und deutlich hat er gesagt, inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun alaikum, hat er doch gesagt. Das heißt, sowohl euer Vermögen als auch eure Würde, als auch eure Seelen sind euch gegenseitig verboten oder sind heilig oder unantastbar. Okay? Das heißt, grundsätzlich gesehen darf niemand das Vermögen eines anderen Menschen nehmen, außer mit seiner Zustimmung. Ja? Und deswegen haben auch manche Gelehrte Geldstrafen verboten, weil sie gesagt haben, Geldstrafe bedeutet, ich nehme von dem anderen Geld gegen sein Einverständnis. Ja, sein Verständnis wird er nur geben, wenn er es freiwillig hergibt als ein Geschenk oder weil er was Gutes will für Allah azza wa jalla oder weil er dafür einen Gegenwert erhält. Das ist normalerweise die Regel. Ich denke, wir haben viele Regeln gehört dazu und inshallah ta'ala werden wir beim nächsten Mal auch noch ein paar ergänzende Sachen erwähnen, sodass dieser Unterricht über Thimar und Al-Usul so allgemein bleibt und auf zwei Unterrichte geteilt wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, dass wir diese Themen verstehen und dadurch auch unsere Religion zu verherrlichen lernen und verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, was er meinte, als er sagte, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Alhamdulillah, dass Allah azza wa jal unser Herr ist und Alhamdulillah, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam unser Prophet ist und wir sind auch mit dem Islam als unsere Religion zufrieden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, dass wir diese Religion auf die beste Art und Weise verinnerlichen im Herzen und auch im Alltag ausleben, dem, was wir sagen und dem, was wir tun. Wallahu a'lam, sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad.